Was ist denn jetzt? Jo Radio, jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermudafunk. Fuck Love von der Band Kick It. Und ich spiele das Lied jetzt hier wegen dem Nils, dem schönen Nils. Der wahre Nils sitzt neben mir. Ich wollte gerade sagen, nicht wegen mir, ne? Ja. Wegen dem schönen Nils, der hat sich das Lied gewünscht, weil er irgendwann im September mit der Band in Köln ein Konzert veranstalten möchte. Ach so, ich dachte, ich hatte sie doch gerade erst gesehen irgendwie, ne? Also September ist ja wieder lang hin und das kann er machen. Ja. Ja. Ja, die kommen aus Hessen, ne? Und ich habe die vor 2 Jahren das letzte Mal, glaube ich, gesehen im AZ. Ja, Nils, zu deiner Person nochmal, also die Leute, die wenigen, die dich nicht kennen, bist ein bekannter Kneipen-DJ. Du musst mich jetzt nur von dem anderen Nils irgendwie abgrenzen. Der gern mal auch im Sonic Ballroom auflegt, zum Beispiel gestern Abend. Genau, ja. Wie war es denn? Gestern Abend? Ja, man sollte eigentlich davon ausgehen, dass da irgendwie viel los ist an so einem Tag vor einem Feiertag. Es war relativ ruhig und der Laden hat dann schon kurz nach 3 dicht gemacht. Von daher, ja. War vorher irgendwie so ein Rock'n'Roll-Konzert und 2 Bands, die mir jetzt so musikalisch nicht zugesagt haben und nicht so sehr, die letztere war gar nicht so schlecht, aber ist halt kein Punkrock gewesen und dementsprechend war auch das Publikum leider und ist da manchmal ein bisschen schwierig. Also ich lege am liebsten da freitags auf. Da war noch ein Samstags-DJ da und der hat mir dann noch ein bisschen geholfen beim Auflegen und dann war es trotzdem noch ein ganz lustiger Abend. Aber ich muss ja sagen, die Samstag-DJs im Sonic Ballroom, die sagen mir nicht so sehr zu von ihrem Musikstil her. Nette Leute, aber im Sonic Ballroom taucht man besser freitags auf. Das war auch schon meine Erfahrung, ja. Übrigens, ich habe mich mit denen noch unterhalten und der fragte mich so, sag mal, bist du nicht der die Interviews macht? Und ich dachte, der verwechselt mich jetzt irgendwie mit dem Asia-Nils oder mit dem schönen Nils irgendwie. Warum macht der Interviews? Ja, eben, das habe ich mich auch gefragt, aber sie irgendwie drauf kam, wenn Interviews, was kann denn der meinen irgendwie, ne? Ja. Und dann meinte ich so, meinst du das Rüde für ein Pogo-Radio? Also ja, kann sein. So, ich werde jetzt auch schon mit dir verwechselt. Also. Dabei mache ich gar keine Interviews. Ja, eben, aber das sind so, das spricht sich dann irgendwie so rum, ne? Ja. Der Typ, der Radiotyp, der Interviews macht, das weiß ja mittlerweile jeder, der hier war. Dass das keine Interviews sind. Ich habe ja auch irgendwie, weil ich das Bild so lustig fand, habe ich das auf der Facebook-Seite, diese Veranstaltung, gepostet und habe dann einfach ein Bild vom gestrigen Abend genommen, wo der Justus von Kannibal Krach drauf ist. Ach, das war ich gar nicht? Nee, das warst du gar nicht. Das sah die Art echt, wirklich ich sah ähnlich, gestern aber scheiße aus. Hätte es durchaus sein können. Aber es wird man vielleicht mal traditionell weiterverfolgen, einfach mal immer wieder ein anderes Gesicht für dich benutzen und für mich. Ja. Ich bin ja eigentlich froh, dass ich so 0815-Namen habe. Wenn man jetzt irgendwie nach Nils Hansen oder im Internet googelt, da findet man eigentlich nichts. Es gibt ja noch einen bekannteren Fußballspieler und noch andere so Leute und man findet nichts. Also du legst Wert auf deine Anonymität, Vom Gesicht her muss ich nicht jetzt unbedingt berühmt oder bekannt werden dadurch. Von daher habe ich da gar nichts gegen. Aber wenn man halt irgendwie nach Bildern irgendwie googelt, du findest nur Sendungen oder Bilder, wo ich beim Pogo-Radio bin. Das ist mir schon aufgefallen. Ja. Ja, obwohl ich deinen kompletten Namen ja nie ausschreibe, da lege ich auch Wert drauf. Das ist nett. Ja, man will sich ja mal wieder irgendwo bewerben, ne? Und dann muss der Arbeitgeber nicht hier gleich deine ganzen Hobbys wissen. Früher oder später kriegt das irgendwie jeder Arbeitgeber, glaube ich, wenn wir mit meinem Musikgeschmack. Spätestens, wenn ich mit irgendwelchen komischen Benchy-Shirts rumlaufe. Aber da hast du dich ja schon beschwert, dass ich das nicht häufig genug tue. Ja, hier im Radio hier, ne? Also Klamotten-Style-mäßig, fürs Radio bist du hier schlecht angezogen. Ja, ne? Radio, Mann! Ja. Hören. Ja, sehen. Hören, ja. Ja, da kann ich die Webcam jetzt auch schon wieder ausschalten eigentlich, ne? Ich sehe auch scheiße aus auf dem Bild. Wir haben nämlich ja auch noch eine Webcam bei pogoradio.de, kann man das alles dann noch per Webcam verfolgen. Oh Gott, man sollte halt einfach nicht duschen vor der Radiosendung. Sieht man viel zu gepflegt aus. Naja, also heute haben wir uns vorgenommen, Neuheiten zu spielen. Das haben wir jetzt ja schon wieder großartig widerlegt mit dem letzten Lied, das wir gerade gespielt haben von Kick It. Ja, das war ein Musikwunsch, ne? Ja, das war ein Musikwunsch. Könnt ihr auch machen heute, vielleicht, wenn es ein guter Musikwunsch ist, dann erfüllen wir euch den Musikwunsch. Ansonsten machen wir es einfach Programm. Wir haben auch viele Lieder jetzt. In den letzten Sendungen kamen ja irgendwie die Neuheiten viel zu kurz, weil die Gäste immer ihre eigene Musik mitbrachten. Und da habe ich mir gedacht, machen wir heute mal schön Neuheiten abfrühstücken. Ja, ich habe ja schon einen Blick auf die Playlist geworfen, ja. Und echt eine Menge Bands wieder dabei, von denen ich noch nie was gehört habe, wo ich mal kurz jetzt gerade reinhören durfte. Ja, wird eine schöne Sendung, glaube ich. Ja, jetzt also, noch unbekannt, dann bei nach der Ausstrahlung von Pogo Radio weltbekannt. Ja. Ja, aber zum Beispiel jetzt die nächste Band, die ich jetzt mal spielen möchte, ist Todeskommando Atomsturm. Die ist mal original vor 20 Minuten irgendwie in den Briefkasten geflattert, in den digitalen. Und die bringen nämlich am 20.05. neue Platte raus, die heißt Hunger der Hyänen. Und da hören wir jetzt mal unser Stück an. Ich habe es selbst noch nicht gehört. Ich habe jetzt einfach nur mal nach dem Titel und nach der Länge geguckt. Und das Lied heißt Woran hältst du dich fest? Todeskommando Atomsturm. Moment, bin ich hier, ja, richtig in den Regler hochgeschoben. Ja, gefällt mir. Sowas würde ich viel lieber und häufiger mal Sonic Ballroom auflegen, aber ich habe das Gefühl, mit Deutschpunk kommt man da nicht immer so gut an und vertreibt da eher Menschen. Man müsste vielleicht echt mal gucken, dass man wieder so einen Deutschpunk-Montag oder irgendeinen Tag mal etabliert, wo man sowas spielen kann, wo Leute dann Spaß dran finden. Nee, gute Band, muss man sich merken. Ja, kommen, glaube ich, aus München, glaube ich. Ach nee, dann sind sie doch nicht so toll. In diesem Waschzettel, den ich hier von Twisted Chords geschickt bekommen habe, steht es leider nicht drin. Da steht nur drin, dass er deutschsprachigen Punkrock mit schlauen, klischeefreien, politisch-persönlichen Texten an der Schwelle zur Perfektion mit einer Hitdichte, die kaum zu toppen ist. 12 Songs ohne jeden Ausfall, ohne Schwächephase ohne und Luft holen. Oh, pure Energie, kraftvoll und geradlinig verpackt in 3 Minuten Knaller. Gemein, sowas vorzulesen. Das klingt ja furchtbar. So schlecht sind sie gar nicht. Twisted Chords hat das geschrieben, ja? Ja? Ja, die müssen ja verkaufen. Ja, ich denke mal, da muss ich dann wahrscheinlich öfters mal irgendwie Kopfschmerztablette vor einführen, bevor er so einen Text schreibt. Hätte vielleicht einfach gereicht, irgendwie so ein Deutschpunk-Siegel irgendwie auf dem Cover zu platzieren. Ja, genau. Mach doch mal so von der Punkstelle aus. So ein Punkstelle-Siegel? Ja, genau. Ja. Das muss man aber dann erstmal kaufen, ne? Oder, ach so, wie ein TÜV-Stempel oder ja, sowas. Ja, so eine Art, ne? Ja. Ja. Und dann mache ich vielleicht so Stufen 1 bis 5 und ja. Wenn die Platte scheiße ist. Ja, dann kann ich mal sagen, wie du dieses nächste Lied hier einstufst, ob die dein Punkstelle-Siegel bekommen. Das ist Rasender Stillstand. Die haben dieses Jahr auch eine neue Platte rausgebracht. Die heißt Alarm. Die kommen aus Düsseldorf, glaube ich. Ja, aus der schönen Nachbarstadt. Mhm. Und das Lied heißt Blumen aus Beton. Und? Bekommen sie dein Siegel? Ja, schon auf jeden Fall. Also ich habe die irgendwie auch mal im Sonic Ballroom gesehen. Irgendwie haben wir jetzt Vorband gespielt und da haben die mir auch schon gut gefallen. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, worum es in den Song ging. Irgendwie, ich glaube, um Blumen aus Beton, oder? Ja, ich denke mal, unmissverständlich ging es da um Blumen aus Beton. Ja, mit dem Thema habe ich mich bisher noch gar nicht so beschäftigt, aber sollte ich mal tun. Ja, ja, nee. Was würde ich noch sagen? Ja, mit der Band will ich auch ein Interview machen irgendwann mal. Aber die haben bisher noch keine, haben noch keinen gemeinsamen Termin gefunden. Aber die trauen sich nach Köln zu kommen als Düsseldorfer? Oh, weiß ja, nicht, das ist mir das scheißegal. Ja. Das ist nicht mein Problem. Ja, die können sich das Punkstellensiegel abholen bei mir, gerne. Ja, wie machen wir denn weiter jetzt musikalisch? Du wolltest doch auch irgendwie noch irgendwas. Du hattest ja gesagt, dass nur neue Stücke gespielt werden. Ja. Jetzt habe ich überlegt, was ich zu Hause denn irgendwie Neues habe. Und das alles, was neu ist, ist schon irgendwie ewig alt irgendwie. Ne? Ja. Das letzte, was ich mir gekauft habe, war, glaube ich, die Strafe, Terrorgruppe und was habe ich denn noch zu Hause? Die Tiergarten oder was? Genau, die habe ich irgendwie zu Hause, aber habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht so häufig gehört. Ja. Die Strafeplatte, die gefällt mir gut, aber die ist ja auch nicht mehr so ganz frisch und neu. Ne? Das sind ja deine und Freunde. Und Turbostart irgendwie, ne? Die habe ich auch zu Hause. Die habe ich auch schon einige Male gehört, die ist auch gut. Aber sowas spielst du ja hier nicht. Obwohl, du hast so ähnliche Sachen heute mitgebracht, ne? Ja. Die schon in die Richtung gehen, ne? Ja, also das ist nicht Richtung, ja. Sollen wir da mal weitermachen? Sollen wir da weitermachen, ja? Wir können mal weitermachen mit Captain Planet. Die haben auch eine neue Platte rausgebracht. Die heißt, warte mal, ich muss mal gucken. Ein Ende. Und da sieht man so eine Reihenhaussiedlung. Das sind ja gar keine Reihenhäuser, das sind ja einzelne. Einfamilienhäuser, ne? Und ich habe mir jetzt noch keine Mühe gemacht, diesen Text zu verstehen, von den Liedern, Texte zu verstehen. Aber ich habe gerade eben habe ich beim Bierschinken habe ich die Kritik gelesen, die hat ziemlich, die meinen irgendwie, das wäre alles nur komisches Geschwurbel. Dann könnte man nicht wirklich was damit anfangen. Und wenn man irgendwie versucht, irgendwas damit anzufangen, dann sind die Texte ungefähr genauso wie diese Einfamilienhäuser. Also genauso aussagekräftig. Also an Captain Planet kann ich mich an wirklich sehr schöne Konzerte erinnern im AZ irgendwie, ne? Ich glaube, die haben früher, oder schon Jahre her, gerne irgendwie so im AZ gespielt und da war auch immer gut besucht und voll und hat Spaß gemacht. Also die sind schon lange dabei, von daher. Ich glaube, die sind im negativen Sinne erwachsen geworden, ne? Die sind irgendwie so in diese Einfamilienhaus-Siedlung eingefangen worden. Deshalb heißt vielleicht die Platte auch ein Ende. Wer weiß es. Vielleicht ist es ihre letzte. Ja, hören wir einfach mal rein. Also ich habe sie vor 2-3 Wochen bekommen und da habe ich schon gedacht, oh Gott. Da habe ich gesagt, das hören die jungen Leute heutzutage. Habe ich mir dann gedacht. Darf ich sowas nicht hören? Ja, also mir hat es überhaupt nicht gefallen. Aber ich lasse es trotzdem laufen wegen der Aktualität. Ja. Also, ich glaube, die haben ihr Einfamilienhaus in der gleichen Siedlung stehen wie Silbermond und Pasco. Ich würde gerne in dem Einfamilienhaus von Pasco Revolverheld. Du bist echt gemein. Nein, Captain Planet klingen da genauso wie früher und ich erkenne jetzt keine großartige Entwicklung. Also ich mag die Musik und find das klasse. Ja, es ist halt so Musik für ungefickte Männer über 30. Jetzt bist du echt, Mann, was soll ich denn jetzt sagen immer? meinst du, ich glaube, die haben verdammt viele Fans, irgendwie bestimmt auch viele weibliche Fans und vertu dich da nicht. Ich fand die damals auch cool, die haben irgendwann mal in der Werkstatt gespielt in Köln und da hatten die an der Straße auf dem Weg dahin irgendwie so Pappkartons hingestellt, wo man so Demo-CDs irgendwie dann kostenlos mitnehmen konnte. Also die haben echt schon um ihre Fans gekämpft irgendwie. Ich glaube, mittlerweile hätten die sowas nicht mehr nötig und haben sich dann schon einen Namen erarbeitet. Den haben die wahrscheinlich beim Ausladen vergessen. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber ja, so bin ich damals auch auf die aufmerksam geworden irgendwie. Ja. Ja, schön, dass es die noch gibt, finde ich. Und die haben durchaus ja. Da Berechtigung sein. Ja, zur Abwechslung würde ich jetzt mal was Älteres spielen, nämlich Curly Wurly, das Lied Agathe oder Agathe oder sonst irgendwas von ihrer Platte She's a Pest. Die spielen nämlich am Samstag im Sonic Ballroom, habe ich gelesen. Ja, am 25. Das ist so, ne? Oder wie? Oder wenn das, 25? Wenn das, weiß ich nicht, ob das passt. Ja, der Name ist ja wirklich auch, glaube ich, bekannt, ne? Curly Wurly, aber ja, das ist wirklich mehr so Pop, Punk, ja. Aber die so haben mehr Feuer, also gerade bei dem Lied haben die mehr Feuer im Arsch als jetzt Captain Planet, finde ich jetzt mal, ne? Und es ist ja jetzt auch keine Kunst. Wir hören jetzt mal rein, da kann jeder seine Meinung selbst bilden. Ja. Curly Wurly. Also wenn ich der Manager von der Band wäre, würde ich den Keyboarder rausschmeißen. Ich das ist ja die Sängerin. Die, also, ja, das ist natürlich blöd. Und ja, das Lied ist jetzt schon 15 Jahre alt, habe ich gerade geguckt. Aber die Orgel, die nervt, finde ich. Ja? Also, ja. Ich mag ja Orgeln. ja, wie auch immer du das meinst. Und es sagt ja einer, der die neue Terrorgruppe abfeiert, ne? Die neue Terrorgruppe. Ja, ehrlich gesagt, ja, das stört mich auch. Ja? Wirklich, ja. Die, also klar, vielleicht einen Typen kann man jetzt wahrscheinlich nicht mehr rausschmeißen. Also es gibt so Bands so wie Razzia, die sehr geschickt irgendwie so elektronische Sachen mit in ihre Musik einbauen können. Aber ich finde, da stört das einfach irgendwie. Also wenn Curly Wurly irgendwie ein paar Schnäpse vorher trinken würden, bevor sie die Platte aufnehmen und die Orgel rausschmeißen, dann wird das bestimmt viel besser klingen. Vom Sound her, bin ich mir sicher. Weil Stücke schreiben können sie. Also das Stück selber war ja nicht schlecht irgendwie, ne? Aber so die Art, wie sie es vorgetragen haben. Also ich finde, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Das ist also die Stimme und die Orgel, das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Da erkennt man sofort, von wem das Lied ist. Ja, also vielleicht die richtige Musik, wenn man irgendwie in den Ferien Urlaub machen möchte am Baggersee. Ja, oder nicht in den Ferien und sich einfach mal krank schreiben lässt. der Hoshi hat sich aus dem Internet, der hat sich ein Lied gewünscht von Eutercreme. Der schlimmste Tag seit gestern. Der schreibt dazu, nicht vom Namen abschrecken lassen. Ja, ja. Mal gucken. Ich kann sie mal hier, da hat sie einen YouTube-Link geschickt. Ich kann sie einfach mal anspielen. Mal gucken, vielleicht sieht man da ein lustiges Lied dazu. Es lädt. Es lädt. Ah, da kommt's. Das war Eutercreme mit dem Lied Der schlimmste Tag seit gestern. Ich muss es gleich hier zumachen, das YouTube-Fenster, sonst geht das gleich das nächste Lied los. Also wenn der Hoshi das empfiehlt, ist das hoffentlich eine sympathische Band. Stand auch was drin von 2016, also auch dann passt es ja auch wieder vom Thema her, ne? Ja, also ich fand es jetzt musikalisch ein bisschen eintönig. Der Vergleich ist gar nicht so schlecht. Hoshi schreibt, klingt wie Nonstop Stereo mit tiefer Stimme. Ja. Aber ich glaube, Nonstop Stereo ist noch ein bisschen abwechslungsreicher. Na, aber gut, das kann man, weiß nicht, ob man es nach einem Stück beurteilen kann. Ja, sind halt, der Sänger sollte halt mal von Persico auf Korn Cola Light umsteigen. Dass es die Band auch noch ein bisschen länger gibt. Machen wir weiter mit einer Band aus Rohrbach, glaube ich, kommen die. Ich muss mal gucken. Aus Passau war das, ne? In der Nähe von Passau, ja. Rohrbach bei Passau. Also ich habe mal da irgendwie bei Google, habe ich mal geguckt, wo das ist, Rohrbach, und habe dann gleich auf der Bildersuche, also sehr idyllisch, ein staatlich geprüfter Luftschutzkurort, Luftkurort, wie das heißt? Luftkurort. Allerbeste Bedingungen, ja, ja. Um gute Punkrock-Songs zu basteln. Also alles schöne grüne Wiesen und Wälder und bayerische Häuschen dazwischen und Kirchen. Und ein paar Einfamilienhäuser. Wegkreuze. Von Captain Planet. Ja, genau. Und da aus dieser Band kommt die Band, aus diesem Kaff kommt die Band Chlorix. Und das Lied heißt Neupfarrplatz. Wir sind nicht zu werden, sondern eine Farbe. als Rat des Staats alle vorgeschlagen. Die Porte hat sie von Wannen in die Flucht geschlagen. Mit allen Mitteln will er sie bezwingen und sie dort zu vertreiben. Gelingen. Das war schon von drei, das kannst du sowieso vergessen. Mit deinen Wunden sind wir das Eins. Jeden Tag in Regensburg sind wir dort gesetzt. An unserem Platz und weit zu weit. Ja, Chlorix, ich denke mal, die haben das, das Gütesiegel von der Punkstelle doch verdient, oder? Ich weiß nicht, ob die das überhaupt haben wollen. Ja, ob die das überhaupt kennen, ja. Ja. Ja. Nun, kommen wir zu deiner Lieblingsband. Nein, das ist vom Andi, vom, keine Ahnung, Andi, glaube ich, ja. Lieblingsband. Nein, ich habe letztens ein T-Shirt gesehen, da stand der Banddame drauf. Hat er sich damit geoutet? Ich ja. glaube schon, ja. Aber die sind auch wirklich nicht schlecht. Ja, Fahnenflucht ist glaube ich, besser als... Zaunpfahl. Ja, also ich könnte sie nicht auseinanderhalten. Ne? Ja, was waren das immer für Sampler? Ja, die waren immer auf irgendwelchen komischen Samplern drauf, wo ein Lied schlechter oder? War als das andere. Ja. Ja. Auf jeden Fall sind die, oder war es Saumpfahl, die ich besser gut fand, oder ich weiß es gar nicht mehr, oder Fahnenflucht, auf jeden Fall war das so die BAD-Samplerei irgendwie, ne? Ja, also würde ich jetzt auch genau in diesen Kontext stellen. Oh Mann. Aber das ist eigentlich gemein, da gibt es echt Bands drunter, die gar nicht so schlecht sind, wo man irgendwie denkt, die taugen nichts, weil die auf solchen Samplern drauf sind. Ja, also Fahnenflucht sollte man sich wirklich mit genau beschäftigen, machen gute Texte und gute Band. Ich glaube auch, was habe ich mal gesehen, irgendwie Missbrauch, irgendwie auch eine süddeutsche Band irgendwie, wie auch immer dachte, so braucht kein Mensch, aber tolle Band. Großartige ja, Band. Also ja, ja. Ja, die sind vielleicht immer nur auf den falschen Platten drauf oder auf den falschen Samplern. Ich weiß nicht, was sie falsch machen, dass sie bei mir so schlecht ankommen, aber du hast recht, ne? Also mit Missbrauch, da habe ich auch mal gedacht, oh Gott. Aber ich habe mal dann wirklich mal reingehört und die sind gar nicht so schlecht. Ja. Und hier bei Pogo Radio werden ja immer nur Sachen gespielt, die nicht gut sind, sondern die gar nicht so schlecht sind. Ne? Naja, das soll jeder selber bewerten. Die guten Sachen, die hören wir von uns selbst an. Die kommen nicht im Radio. Jetzt ohne Scheiß, ich wüsste gar nicht irgendwie Lieblingsband von dir oder so, weil du immer alles immer so irgendwie so schlecht redest. Und so, wenn ich mich frage, was hört denn der Hooli eigentlich? Keine Ahnung. Ich meine, wenn du Punkrock hörst, gehört auch ein gewisser Leidensdruck dazu. Ne? Also es muss schon irgendwie, muss ja auch ein bisschen... Schmerzen bereiten. Ja, das brauchst du, ne, diesen Schmerz. Ne? Ja. Oder gibt es wirklich so eine Band, die du vollkommen abfeiern kannst? Nee, ne? Fällt mir jetzt gerade keine ein. Wenn die irgendwo spielen würden, dann würdest du sowieso nur draußen vor der Tür stehen und mit irgendwelchen Leuten Bier trinken. Es gibt wirklich Bands, wo ich dann auf der Bühne wo ich dann abfeiere, wenn ich sie live sehe, aber dann denke ich mir, naja, gib dir noch ein Jahr, dann sind sie scheiße. Schön, dass du schon mal so einen Einblick hast, ja. Super. Da habe ich sie gerade noch in einem richtigen Moment erwischt. Ja, das unterscheidet uns. Ja. Ich kann auch schlechte Bands echt genießen und abfeiern. Ja, ich ja auch. Aber halt nicht vor der Bühne, sondern halt draußen. Fahnenflucht, das Lied heißt Grenzen. Die nagelneue Platte heißt Angst und Empathie. Ja, viel Spaß. Wo sind die Grenzen? Die anderen trinken aus, die einen gehen über Leichen und die anderen Ja, Fahnenflucht. Spielen Mitte Juni im Sonic Ballroom. Stellen da ihre neue Platte vor, die Angst und Empathie heißt. Und danach lege ich auf. Also das wird bestimmt ein Abend, wo auch mal ein bisschen Deutschpunk gespielt wird. Ja. Also Fahnenflucht klingen wirklich so wie Leute-Creme, nur mit ein bisschen mehr Wumms irgendwie. Ne? Vielleicht haben die noch ein bisschen mehr so einen Metal-Einschlag. Ja, ich denke mal, die werden ja auch im Rockhard wahrscheinlich sehr gut besprochen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ne? Dann in der Abteilung Deutschrock, oder? Keine Ahnung. Also, Deutschrock ja. Mit linken Texten wahrscheinlich. Ja, wir machen jetzt gleich weiter mit einer Band, die heißen Böller. Muss ich nochmal schauen, wo die herkommen. Das habe ich ja auch schon ein paar Wochen irgendwie hier auf Halde liegen. Die kommen aus Marburg. Ach, das passt ja. Da habe ich noch eine Band aus Marburg. Die heißen Maggie. Das ist mir gerade eben zugeschickt worden. Ja, spiel mal Böller. Mit dem Lied Dosenpfand. Ich finde es, also das ist ein Lied, wo ich mal sagen muss. Das ist nicht ganz neu, oder? Es hat mich, wie, nicht ganz neu. Das Lied Dosenpfand, ich, ja, das ja, Thema ist schon ein bisschen älter, das, oder? Das Thema ist älter, aber immer noch aktuell. Ne? Ich meine, auch du wirst deine Rente irgendwann mal aufstocken müssen. Ja, ich habe im Keller noch eine Menge Flaschenpfand, den muss ich mal abgeben. Aber Ja, ich habe einen Kollegen gehabt, der hat 600 Pfandflaschen im Keller gehabt. Die hat er an einem Vormittag abgegeben. Ich habe irgendwie so ein Bon gesehen, irgendwie eingelöst wurde, jetzt ging bei Facebook rum, irgendwie 900 Euro einkassiert, glaube ich, nur über Flaschenpfand. Ja. Ja, aber das war wahrscheinlich eine Kneipe, die das eingelöst hat. Ich weiß es nicht. Ja. Da muss man lange suchen. Ja, ich weiß nicht, 600, was ist das, muss man einfach mal ausrechnen, wenn jemand einen Taschenrechner hat. Da Hoshi hat bestimmt einen Taschenrechner. 600 mal 0,25. Ich wollte eigentlich den Sonic Ballroom mal nachfragen. Ich habe letztes Jahr bei diesem Open Air da geholfen und habe draußen da die Pfandflaschen eingesammelt in Einkaufswagen und dann hinten in den Hinterhof vom Sonic Ballroom gebracht. Ich würde gerne wissen, wie viel Umsatz die dann gemacht haben oder wie viel Geld dabei rumkam. Das ist ja nur 0,0. Massenweise, was wir da gesammelt haben. Das ist ja nur 8 Cent. Ja, eigentlich ist es verdammt wenig, ne? Aber halt die Menge macht's. Du musst halt wirklich dann viel davon sammeln. Ja, aber da musst du halt auch überlegen, ne? Du musst ja auch noch die Arbeitszeit berechnen, da hinzufahren, das irgendwie abzugeben und so weiter. Das ist ja alles Arbeit. Stimmt. Das kriegst du nicht geschenkt. Ja. Worum dreht es sich im Lied Dosenpfand? Dosenpfand dreht sich wahrscheinlich um das Dosenpfand. Die haben eine MC anscheinend gemacht, also eine Musikkassette, die heißt Jacke voll. Die sind echt sehr retro. Ja, und ja, und die Band heißt, wie ich schon erwähnt habe, Böller. Wie das Dosenpfand. Die ganzen armen Schweine da draußen, die was saufen wollen, aber einfach keine Kohle haben. Und deshalb, was die Rasen werden müssen. Ein großes Glück, ey, Janik Berle. Thank you. Ja, die Band Böller aus Marburg. Ja, Böller sind echt der Kracher. Ja, echt, jetzt, normalerweise achtest du immer drauf, dass die Stücke so eine Minute oder zwei Minuten dauern. Und gerade bei dem Stück sind es drei Minuten. Du machst irgendwas falsch immer. Ja, aber ich meine, wenn sie jetzt noch ihren Gitarristen aus der Band schmeißen, dann wird das meine zukünftige Lieblingsband. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, so eine Band, wo ich sofort einsteigen könnte, ohne dass ich Ahnung habe, wie man so ein Instrument bedient oder so. Ja, der Gitarrist, der übertreibt es ein bisschen. Der macht da irgendwie so Solos irgendwie. Ich glaube, der hat sich in der Band geirrt. Der wollte eigentlich eine Bluesband machen, aber hatte irgendeinen bekifften Kopf wahrscheinlich irgendwie. Aber ich glaube, es geht so gar nicht so sehr um die Musik, sondern mehr um die Aussage, um die Texte irgendwie. Jetzt wissen wir alle, dass man 25 Cent kriegt, ne, irgendwie für eine Dose Bier. Ja, der Hoshi hat sich das ausgerechnet, was 600 Pfandflaschen bringen, also diese Plastikpfandflaschen, 150 Euro. Also mein Tipp ist Gebäude 9, wenn man da auf Konzerten ist, ne, am Ende die Flaschen einsammeln, weil da kriegt man 50 Cent pro Flasche irgendwie und das ist deutlich mehr. Also kann man schnell wieder die Konzertkarte wieder reinholen. Ja. Tipp vom Profi. Das lohnt sich, genau. Ja. Also Gebäude 9, irgendwie, wenn Konzert vorbei ist, da Flaschen sammeln, abgeben. Genau. Ja. Steht man blöderweise noch ein bisschen in der Schlange drum, aber die Leute, die haben da alle scheinbar genug Geld irgendwie, dass sie ihre Flaschen einfach abstellen und finden das fand egal. Ja, wer das Bier 5 Euro bezahlt oder was kostet das? Auf jeden Fall viel, ne? Das viel Bier, Geld. Ja, ja, alles ist teuer auf dieser Welt. Ja, ja. Alles. Wir können jetzt gleich weitermachen mit der Band Maggie. Oder sollen wir da weitermachen? Ich weiß nicht. Also irgendwie habe ich irgendwie, wenn ich auf einer Webseite bin von einer Band und da steht schon drauf irgendwie intelligenter Punkrock als Untertitel. Wer kann das besser bewerten als wir? Also lass uns das bitte anhören und dann... Ja, also weißt du, wenn man schon dazu schreiben muss, intelligenter Punkrock, ne? Also das ist doch... Ja, die grenzen sich wahrscheinlich von solchen Bands wie Böller und Kracher ab. Ey, aber intelligenter Punkrock, ne? Blut auf der Straße heißt das Lied. Ja, lass uns gerade mal kurz laufen. Und Konzerne verkauft, Privatisierung von Strom und Wasser, Menschen von Kapital missbraucht. Oh, das Luft nimmt auf der Straße, was ist hier passiert? Oh, das Luft nimmt auf der Straße. Ich muss es hier an dieser Stelle abbrechen, das Lied. Die kommen ja überhaupt nicht aus dem Saft, aus dem Tran raus. Das Intelligent hat sich vielleicht nicht auf die Musik bezogen, sondern auf ihre Inhalte, auf die Texte. Ja, aber ich klinge mal die Band Böller, die ja auch aus Marburg kommt, die soll mal der Band Maggie einen Besuch abstatten. Es sind bestimmt dieselben Musiker, oder? Meinst du? Ja, glaubst du, da gibt es einmal so nüchtern irgendwie. Oder einmal... Ja, sicher. Ja. Nicht nüchtern. Ach so, das kann natürlich auch sein. Obwohl jetzt Maggie auch nicht so ganz nüchtern klang, oder? Es klang so irgendwie wie nach einem versoffenen Abend irgendwie. Ja, aber schon gemein, dass du Dosenpfand durchlaufen lässt, aber Blut auf der Straße nicht. Ich, ja, ist schon gemein von mir. Aber auch wieder geil, ne? Du kannst es, ne? Ja. Ja, mir kann ja hier niemand was. Ne? Pogo Radio, die intelligente Punkrock-Show. Ja, die super intelligente. Das haben die bestimmt gar nicht über sich selber gesagt, ne? Wer sagt denn sowas über sich selber? Ja, doch. Das hat bestimmt Twisted Quartz irgendwie in den Beipackzettel da reingetan. Ich war auf der Webseite drauf, ne? Maggie-punkrock.de, da könnt ihr euch noch informieren, da seht ihr auch die Gesichter. Guck, du magst sie, machst ja doch Werbung für die. Ja. Ja, du gehst aufs Konzert von Disco Oslo am Donnerstag, ne? Richtig, Donnerstag im Limes, Köln-Mülheim. Die Jungs sehen so aus, als ob sie wohnen würden so in Einfamilienhäusern von Captain Planet. Aber die Musik, das, was ich bisher gehört habe, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich glaube, ein Besuch lohnt sich des Konzerts und ich freue mich drauf. Disco Oslo mit dem Lied Allesfresser. Warte mal, geht das Ding an. So. Ja. Mit Abstand der beste Song, den wir heute Abend gehört haben, ne? Sage ich jetzt nichts dazu. Doch, nee. Doch. Wirklich, nee. Wirklich sehr, sehr gut. Nee. Doch, das gefällt mir. Ja, klar, du hast ja auch das neue Album von Turbostart gekauft. Ja, weil, ja, ich meine, das Disco Oslo klingt da echt ein bisschen frischer noch, ne? Oder so, das ist mal noch mal ein bisschen was anderes. Also Turbostart sind zwar großartige Band, die ich echt auch toll finde und mir gerne anschaue, aber Disco Oslo, ich glaube, das wird echt ein super Konzert am Donnerstag. Mhm. Also rechtzeitig da sein, ich glaube, um 8 Uhr geht's los. Genau, weil zum 10 ist schon wieder fertig. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal kurz schnell weiter. Wir haben ja nur noch 10 Minuten. Captain Keizen. Oder Captain Keizen oder was ich, keine Ahnung, komme aus Landau. Ja, haben eine Platte gemacht, Einatmen, Ausatmen. Und so wie der Titel verspricht von der Platte, so klingt auch die Musik, so ein bisschen emo-mäßig. Aber ich glaube, im Moment gerade ganz, ganz gut angesagt, ne? Bei den Turnbeutelträgern. Ja. Ich komme mir auf einmal so jung vor. Ich habe mal das kürzeste Lied ausgesucht. Das heißt Herr Reier. Ich hab sie geknackt. Die Formel für Reichtum und Glück. Still, still, stille Gedanken haben mich darauf gebracht. Vermarktungsstrategie, Amnesie. Wenn das bei dir nicht funktioniert, hast du wohl keine Ahnung. 180 Grad kehrt Wende und klingen muss das so. Und das Beste daran, wir bring's auf Platte raus. Der Kopf, der tut die Arbeit und das Herz wird nicht gebraucht. War schon wieder hier mit Captain Keizen. Ja, der Hosche schreibt, das klingt musikalisch wie KSZ. Stimmt. Eben, ja. Habe ich auch wirklich direkt dran gedacht irgendwie, ne? Nee. Ja. Nee. Doch, finde ich schon. Also, die stimmen natürlich überhaupt nicht, ja. Aber so von dem musikalischen Stil her, echt geht es sehr in die Richtung irgendwie, ne? Aha. Also, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Lustig, halt, die Stimme ist wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. Wenn die so ein bisschen rauer und tiefer wäre, würde ja, aber dann wird es wieder klingen wie alles andere, ne? Ich finde das schon auch gut. Nein, alles andere, was denn? Jetzt fällt dir nur gerade mal KSZ ein, oder? Nee, ich finde es eigentlich, das soll gerade so singen wie aussieht wahrscheinlich. Also ich meine, das passt halt, ne? Ich weiß nicht, wie er jetzt aussieht. Halt, ich weiß auch nicht, wie er aussieht. Wahrscheinlich der auf dem Cover da mit der Tüte auf dem Kopf. Ja, der Tüte auf dem Kopf? Ja, da ist ein Typ mit der Tüte auf dem Kopf. Ja. Ja. Paddeln ohne Kanu, sagt er die Band was? Die kommen aus Baden-Baden. Ich glaube, das ist mit Abstand das schlimmste Kaff, das es gibt. Na, du hast vorhin schon gesagt, das klingt so ein bisschen nach Oberhans. Da wohnen eigentlich nur so reiche Rentner und reiche Russen. Warte mal, wo habe ich denn das Cover? Hier ist es. Oh, guck mal, die haben. Ach, guck mal, was. Ach, wie hier, ne? Ich gucke hier gerade bei den ID-Text und da haben sie komplett das ganze Liedtext reingeschrieben. Also sehr vorbildlich, sehr vorbildlich. Ja, könnten wir jetzt mitsingen, ne? Machen wir aber nicht. Und die Platte heißt Wunschkind. Das ist ein ganz süßes Pinguin-Baby drauf. Ich würde mal sagen, wir spielen jetzt Paddeln ohne Kanu aus Baden-Baden mit dem Lied Stadtposition. Auf den Arm nach neuen Taten, die wir mehr übers Leben verraten. Ziehen die Wolken weiter, wie das Meer den Sand verteilt. Und alle Bäume singen wir haben eine geile Zeit. Die Erde ist eine Scheibe, wir könnten durch sie auf der Jagd. So, jetzt machen wir mal Schluss hier. Wir haben halt für jeden Scheiß Zeit. Ja, Paddel ohne Kanu heißt die Band. Und ich fand die Aufnahmequalität, klar, proberaummäßig klingt es, aber ich finde es gut. Man hört alles raus. War wirklich hundsmiserabel. Irgendwie. Das war echt ein schlechtes Demo. Aber das Stück hatte Potenzial. Irgendwie. Das müssen wir echt nochmal richtig ins Studio so, die gehen. Aufnahme ist gut. Nein, wirklich, es hört sich kein Mensch an, sowas. Doch, ich? Aber ja. Und du zwingst es sogar noch anderen auf irgendwie. Also die Band ist ja wirklich nicht schlecht. Irgendwie. Das Stück hat Potenzial irgendwie, ne? Aber das ist echt irgendwie so eine einfache Probeaufnahme. Da kommt irgendwie nichts rüber. Ist genau richtig. So muss es klingen. Doch. Nein, wenn du richtig dann so Polterpunk spielst, dann passt das vielleicht. Aber das ist ja irgendwie, die klingt ja so, als ob die spielen können irgendwie. Lasst euch vom Warn Nils, vom großen, dicken Warn Punkstelle Nils nichts erzählen. Meine Bitte hier an Paddel ohne Kanu, echt, nehmt das mal schön auf, irgendwie richtig gut produziert und ich glaube, da gibt es bestimmt eine Menge Labels, die das veröffentlichen würden. Ach, Quatsch. Quatsch. Ein Punkstelle-Rekord zum Beispiel. Ja. Du hast schon ein eigenes Label, ja? Ja, zumindest habe ich schon ein Siegel. Ja, genau. Ja. Ja, mach doch mal was. Mach doch mal ein eigenes Label. Wenn wir dann so Split-Produktion machen, ja, mit Pogo Radio Records. Ja, nee, sowas mache ich nicht. Es wird alles ins Internet gestellt, frei, kostenlos, zum Runterladen, fertig, aus. Es wird gar nicht lang rumgemacht. Ich stehe mir nicht damit hin und verscherbel Schallplatten oder sowas. Das sollen andere machen. Stimmt. Ja. Wir haben 2016. Hallo? Also. Da verdient man kein Geld mehr mit Musik. So sieht's aus. Da macht man in Sperröl oder so. Nee, da verdient man auch nichts mehr im Moment. Keine Ahnung, wie man Geld verdient. Mit Flaschenpfand wenn oder das wissen, so. Dann, ne? Dann würden wir nicht hier sitzen, ja. Ne? Ja, das war schon wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Ich bedanke mich bei dem Nils von der Punkstelle, dass du hier warst. Mich hier unterstützt hast bei den Neuerscheinungen, die wir hier hauptsächlich gespielt haben heute Abend. Ja, hast wirklich eine tolle Setliste zusammengestellt. Setliste sagt man nicht, ne? Ja, doch, Playlist, kann man sagen. Setlist? Ja. Du darfst es sagen, ja. Okay. Ja, ich würde mal sagen, die Sendung ist gleich rum. Wir können noch ein Lied spielen. Ich habe am 30. Juni Geburtstag. Und da spielen, da lade ich euch alle ein auf meine Geburtstagsparty. Kostet 7 Euro Eintritt. Ja, kostet 7 Euro Eintritt im AZ in Köln. Da spielt die geile, geniale Band Schmutzstaffel. Die habe ich auch im AZ ja schon damals, da haben wir gesehen, ne? Oder, unglaublich noch Breakout oder sowas, ne? Ja. Habe ich also die nicht letztens irgendwie. Musikalisch klingen die echt total gewaltvoller, als wenn du die wirklich auf der Bühne siehst. Ne? Da sehen die eher so harmlos aus, aber wenn die dann anfangen, Musik zu machen, das haut einen echt weg. Ja, nicht so brutal wie mir zwei, ne? Ja, eben, ja. Nee, demnächst sehe ich auch weniger brutal aus. Ich hole mir auch eine Brille und. Der Sänger hat eine Brille, ne? Ja? Ja, das nächste Mal, wenn ich in die Sendung komme, trage ich auch eine Brille und dann würde ich vorschlagen, dann machen wir mal einen Musikabend, wo nur Bands gespielt werden mit Brille. Mit Brille auf, ja. Ja, weil wird immer häufig gesagt, so müssen mehr Frauenbands gespielt werden, es müssen mehr Punkbands gespielt werden, wo Leute Brillen tragen. Genau. Das fände ich mal wichtig. Und dann machen wir eine Sendung, wo Leute tragen Hörgeräte. Oder. Ja, jetzt hören wir noch die Schmutzstaffel mit dem Lied Jugendschmutzgesetz. Tschüss, macht's gut. Ich war vorher nur wegen der Modepunk, aber ansonsten habe ich gemerkt, dass dann doch was dahinter steckt war. Wie alt bist du? 14. 14? Wie lange bist du dabei? Ein Jahr. Was steckt dahinter? Der Revolution gegen die Bullen.